das mich gleich gefangen nahm. Nun dieser Abend voll Zärtlichkeit, du, ich wünsch mir, dass sie uns bleibt. Berühr mit mir die Sterne, uns allein gehört die Nacht. Was wir bis heute nur träumten, hat ein Wunder. Das Leben.